Du hast recht. Wunderbar. Wir sind auf Rekord. Nice. Bisschen stressig, bisschen später wie sonst. Es gab noch organisatorische Dinge zu erledigen. Hier knarzt alles. Ja, ich habe dich fahren müssen. Du hast mich fahren müssen. Hast es auch liebenswerterweise gemacht. Das war eigentlich für mich der einfachste Weg, weil dadurch konnten wir jetzt auch die Aufnahme gut abpassen da drauf. Ja, ich steige direkt damit ein, oder? Ja, mach mal. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich mich dafür interessiere, ein E-Bike zu kaufen bzw. zu leasen. Und alles, was ich oder was die im Laden hatten, war irgendwie nicht verfügbar, schon verkauft an jemand anderes oder zum Teil, wenn ich das Gleiche hätte haben wollen, lange Lieferzeit. Ich glaube, das habe ich alles schon erwähnt im Podcast. Dann habe ich mich selber auf die Suche gemacht, es wurde mir auch angeraten und habe ein bisschen durchgeklickt. Und sollen wir erstmal anstoßen? Können wir. Ich da gerade dein Bierle so in der Gegend. Ja, ich muss noch einreißen. Okay, wegen, zum Wohl. Wegen mir musst du das nicht machen. Ja, aber zum generell Wohl. Muss ich mir das angewöhnen. Für die Asozialen da draußen. Genau, ich habe mich da ein bisschen umgesehen, mich durch die Kategorien geklickt. Beim erstbesten Fully von der Marke Cube, weil von denen habe ich, glaube ich, die meisten da getestet und die haben mir auch so vom Umfang und preisleistungsmäßig am besten gefallen. Habe ich eins gefunden, wo dran stand, ja, das ist lieferbar in den nächsten 3 bis 6 Werktagen. Habe das dann in der Filiale anfragen lassen. Die hatten es in einer anderen Filiale, haben es dann hergeschickt, haben da zwar auch erst gemeint, ja, das dauert bestimmt noch bis Anfang, Mitte diesen Monats. Wo ich auch gedacht habe, ja, ihr habt das jetzt schon bei euch rumstehen. Also wo ich angerufen habe, war stand es schon 2-3 Tage bei denen rum, habe auch gedacht, eigentlich kann das doch gar nicht so lange dauern, das da zusammenzuschrauben. Ich habe mir sogar extra ein Video angeguckt. Da haben die kurz in 10 Minuten erklärt, sogar recht ausführlich, was man alles machen muss. Und im Endeffekt macht man das Rad rein und den Lenker dran. Und dann muss man halt die Federung auf sein Gewicht anpassen. Aber viel mehr ist da nicht. Vielleicht noch der Akku laden, das haben sie jetzt nicht unbedingt gemacht. Also ich bin noch oft auf dem letzten LED-Lämple heimgefahren. Ja, ich habe ein bisschen mein Vitamin B spielen lassen und dadurch wurde der Prozess ein bisschen beschleunigt. Und was mich auch überrascht hat, als ich war gestern dort zum Probefahren, weil ich musste erst noch gucken, ob die Rahmengröße mit den Geometrien von dem Fahrrad halt auf meinen Körper passen. Und das war zum Glück der Fall. Dann habe ich gesagt, ja, mach bitte den... Also da wird irgendein Antrag gestellt, keine Ahnung, was da alles wirklich passiert. Ich habe heute tagsüber ganz viele Mails bekommen, musste irgendwas unterschreiben, dann musste der Arbeitgeber was unterschreiben, aber alles innerhalb von ein paar Stunden erledigt. Und dann nochmal eine Mail bekommen, ja hier ist der, wie hieß das jetzt genau, wie so ein Berechtigungsschein, damit kann man es abholen in der Filiale. Und der Typ dort war auch ein bisschen verwundert, der hat gesagt, ach so, ja, du warst doch gestern erst da. Der war auch sehr verwundert, dass es so schnell ging und ich habe von Kollegen auch gehört, dass es eigentlich eine knappe Woche dauert oder sowas, das abzuholen. Ja, dann kurz alles eingestellt, alles unterschrieben, noch ein Schutzblech dran geballert, als hat er alles gemacht, hat gefragt, ob ich das selber machen will. Habe ich gedacht, nee, wenn du mir das anbietest, dann darfst du das gern machen. Vor allem macht er das bestimmt schon zum 30. Mal oder sowas. Hab gedacht, dann hat er das Thema schneller dran wie ich. Ja, und dann bin ich damit heimgepäst. Die Jungfernfahrt auf meinem neuen E-Bike hat sich gut angefühlt. Hat sich gut angefühlt. Ja, in welchem Modus warst du unterwegs? Du hast gesagt, du hast kein Display dran. Wie erkennt man denn dann, in welchem Modus man ist im Antriebs? Also ich weiß nicht, ob es früher auch schon so war, aber da ist jetzt ein Bosch-Motor drin, deswegen auch so eine kleine Bosch-Steuereinheit, die man auf der linken Seite hat und mit dem Daumen bedienen kann. Und die zeigt einmal mit so LEDs übereinander an, wie voll der Akku ist. Mhm. Also so wie auch am Akku selber. Und dann ist noch so ein... Dann steht da, glaube ich, Bosch dran und dann wie so ein falschrumes C, so ein modernes, eckiges. Und das leuchtet in unterschiedlichen Farben. Und ich glaube, wenn ich es jetzt schon mir richtig gemerkt habe, ist grün, glaube ich, die unterste. Ich glaube, das hieß immer Eco, wenn es auf einem Display war. Dann gab es grün, blau, lila, rot. Rot ist auf jeden Fall das krasseste. Das ist viel zu viele Modis, oder? Das sind viel, ich glaube, es sind 4 oder 5 Stufen. Oh, ja. Und aus kannst du natürlich auch machen. Und aus ist interessanterweise ganz cool, weil es fühlt sich nicht so an, wie wenn man jetzt noch den Motor auch mitschieben muss. Also mittlerweile ist die Technik so weit, dass man zwar merkt, man fährt mit einem schweren Fahrrad. Und dadurch, dass da auch fette Reifen drauf sind, hat man viel Rollwiderstand. Aber es geht noch. Also ich bin davor auf anderen drauf gesessen und da war das enorm, der Unterschied zwischen aus und an. Also hast du ein schnelles Bike geholt, meinst du? Ich glaube, ich habe was Schnelles geholt. Es muss jetzt nur noch halten. Also ich habe keinen Bock mit dem Teil jede Woche. Also ich kenne ein paar Kumpels, die haben eins und die sind sehr häufig dort. Also da, wo ich aus erstem Mal zum Informieren hin bin, habe ich direkt 2, 3 Leute getroffen, die ich gekannt habe. Und die waren wirklich wegen irgendeine Reparatur oder irgendwas da. Und der eine Typ, der hatte das jetzt schon 3 Monate zur Reparatur dort, weil irgendeine Schraube im Motor sich gelöst hat und hatte so lange ein Leihfahrrad. Und dann hat er es wieder bekommen und dann habe ich ihn getroffen, irgendwo, was war das, Unterbrüden oder sowas, am Wassertretbecken, wie die Kette gefatzt ist und irgend so ein Zahn von dem vorderen Antriebsritzel auch abgebrochen war. Und der hatte das wahrscheinlich keine Woche, nachdem das ewig lang in Reparatur war und direkt wieder irgendwas am Arsch. Das ist schon ärgerlich bei sowas. Das sogenanntes Montagsfahrrad. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Montagsfahrrad, was der hat. Ja, ich hoffe, dass mich sowas nicht erwartet und dass ich da jetzt viel Spaß damit haben wird. Ja, der ganze Prozess schreckt mich ein bisschen ab mit dem Mailverkehr und warten, bis das Fahrrad verfügbar ist, weil wo ich dich so glücklich gesehen habe in deinem Fahrrad, habe ich schon gedacht, ja, okay, eigentlich jetzt hier so in der Sonne mitnehmen. In so einem Fahrrad, wow, wäre schon cool so, aber klingt nach viel Arbeit. Ich habe gedacht, das hat sich jetzt entspannt. Das war irgendwie so ein Corona-Ding, gleiche wie auch bei den Campern, dass Leute einfach Bock haben, das sich zu holen und durch dieses ganze Leasings auch relativ attraktiv ist für jedermann. Also da macht, glaube ich, auch jeder Arbeitgeber fast mit heutzutage. Und es gibt auch ganz viele solche Leasing-Unternehmen, die das dann verwalten. Also das ist jetzt scheinbar auch so ausgereift, dass es innerhalb von einem Tag durch ist, dieser Antrag. Aber die Verfügbarkeit und dieses, also ich habe mich dort auch jetzt nicht hundertprozentig krass beraten gefühlt. Es war so, ja, mehr haben wir nicht, jetzt muss ich halt selber gucken. Das fand ich auch richtig uncool. Also wo ich das erste Mal da war, habe ich auch gedacht, ja, ich war so euphorisiert von dem Gedanken, da eins zu kaufen und direkt was zu finden und irgendwie das klar zu machen und dann auch gleich loszulegen. Und so ist es halt wirklich nicht. Also, was heißt denn selber gucken? Ich kann doch nicht durch einen Fahrradladen stiefeln und sagen, ja, das gefällt mir. Ah, nee, das ist nichts für dich, das ist nicht für deine Gewichtsklasse oder sowas. Nee, mit selber gucken war gemeint, alles, was in Frage gekommen ist, hatte ja das Problem, dass es, ich konnte zwar dort Test fahren, aber das Fahrrad war schon an jemanden anderen verkauft. Und von anderen Fahrrädern, die da waren, war die falsche Rahmengröße da. Also alles, was sie da hatten, hat im Endeffekt dann immer gepasst, was ich auch irgendwie komisch fand, weil ich denke jetzt nicht, dass ich so irgendwie außergewöhnlich groß oder schwer bin oder wie auch immer oder eine komische Statur habe. Mhm. Da würde ich mich eher so als Durchschnitt bezeichnen. Und dass dafür dann wenig da ist, war halt vielleicht aus dem Grund, weil halt viele das Gleiche brauchen wie ich. Das kann natürlich auch sein, habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Aber ja, sie haben im Endeffekt mir dann nahegelegt, mich einfach auf der Shop-Seite umzusehen. Und wenn ich was finde, kann ich dann schreiben und sie gucken, dass es herbekommen, was auch ganz unverbindlich ist. Also die bestellen alles her, was du haben willst und dann kannst du es Test fahren. Und wenn es nichts ist, ist es nichts. Und ansonsten hast du im besten Fall dein Fahrrad gefunden, so wie es jetzt bei mir war. Aber so an der Stelle wäre ansonsten Ende gewesen. So. Also wäre ich nicht selber im Internet unterwegs gewesen und hätte da was Passendes gefunden, dann wäre es einfach nicht zu einem Kauf oder zu einem Leasing. Das wäre schon ein bisschen traurig. Ja, das wäre hart. Vor allem, das ist ja eine Lose-Lose-Situation für alle. Auf jeden Fall, ja. Und da habe ich auch gedacht, ja, wenn ihr so einfach wie bei mir habt, das wahrscheinlich bei anderen Kunden nett, ein Fahrrad zu verkaufen, und dann hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, die geben sich da wenig Mühe, aber vielleicht ist das da ja auch normal, ich habe keine Ahnung. Naja, jetzt warte ich mal, bis der Akku voll geladen ist. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin gerade so auf der letzten LED heimgefahren. Also die haben zwar alles aneinander geschraubt, was man festschrauben muss, aber einen Akku haben sie, glaube ich, wirklich nicht geladen. Mhm. Also der hat, wäre ich jetzt, weiß ich nicht, müsste ich jetzt nach Rudersberg fahren, wäre, glaube ich, Wetzlar nicht gereicht. Da wäre es dann auf jeden Fall anstrengend geworden. Ja, das haben wir damals auch gedacht. Wir waren mal im Allgäu im Urlaub. Ich, meine Schwester, meine Freundin und ihr Freund. Und wir haben uns auch E-Bikes geleast, so Mountainbikes, so Standarddinger. Und wir haben uns halt eine Route ausgesucht, wo man erstmal richtig krass den Berg hoch musste. Also bestimmt so 3, 4 Kilometer schon, ja, so ein Allgäuberg halt, ne? Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, welchen Modus nutzen wir jetzt? Wir haben ja kein Gefühl dafür. Ja. Dann haben wir gedacht, ja, okay, gehen wir uns mal langsam an, fangen wir mal in so dem ersten, vielleicht mal in zweiten Modus schalten, also von der Geschwindigkeit her oder von der Unterstützung. Und dann war es schon anstrengend, da hochzukommen. Aber schlussendlich sind wir dann mit 60% Akku dann nach 15 bis 20 Kilometer wieder im Fahrradladen eingetrudelt und hätten eigentlich viel mehr ballern können. Es hätte viel einfacher sein können. Ja, und was war das dann für ein Modus, wo ihr genutzt habt? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall es gab, glaube ich, 4 Modis oder 5. Waren auch unterschiedliche Fahrräder. Und der David und ich haben dann gesagt, ja, nee, fuck it, ey. Power hoch. Ja, dann wäre es gar nicht schlecht, wenn es dir aussieht, wie beim Auto noch berechnet, wie viel Restkapazität, wie weit du kommst vor allem. Ja, das war in dem Fall so, aber du hast halt gedacht, ja, okay, wenn ich jetzt mit Boost da hochballer, bin ich gleich am Arsch und am Ende von der Tour habe ich keinen Akku mehr und muss noch 2 Kilometer berghoch. Ist fast so ein bisschen wie, dass du Angst hast, dass wenn du abends fortgehst, dass dein Handy-Akku leer ist, wenn du nicht zum Laden kommst. Ja, aber das ist nicht so relevant, finde ich. Ja, je nachdem, wo du bist, wenn du halt darauf angewiesen bist, dass du mit bezahlen musst, dich navigieren musst, noch irgendjemand anrufen, der dich abholt, dann... Dann vielleicht schon. Dann hast du, glaube ich, auch so ein bisschen Paranoia, dass da es nicht ausgeht. Ja, aber ich glaube, da braucht man auf jeden Fall, muss man ein Gefühl für entwickeln, wie sein Akkuverbrauch sich verhält. Ja. Bin ich mal gespannt. Im Endeffekt ist jetzt auch super passend, dass das alles heute so leicht über die Bühne ging, weil ich hatte mein Auto heute beim TÜV und der TÜV hat gesagt, nee, das Auto kriegt jetzt noch keinen TÜV. Da ist vorne rechts das Radlager ausgeschlagen, soweit ich es verstanden habe. Ich habe nicht so genau zugehört. Ich konnte es nicht abholen. Wäre auch stressig geworden, heute Fahrrad und Auto abholen. Dann wäre Podcast-Aufnahme vielleicht erst um 9 Uhr oder sowas gewesen, keine Ahnung. Aber jetzt kann ich wenigstens dann mit meinem neuen Fahrrad ins Geschäft fahren. Und ich habe gesagt, ja, könnt ihr behalten. Ich brauche es gerade nicht. Sehr gut. Das heißt, ein Radlager ausgeschlagen. Was soll das heißen? Da ist was ausgeschlagen. Nimm so ganz, bisschen malat. Ich hab auch schon gehört gehabt, dass das komische Geräusche macht. Normalerweise habe ich ja immer irgendwie so Musik an, auch nicht übertrieben laut oder im Podcast oder so. Aber wenn ich über das ein oder andere Schlagloch oder Gullideckel drüber gefahren bin, habe ich gehört, dass da Geräusche sind. Irgendwann habe ich gedacht, ja, ist normal. Ich habe es nicht auch eindeutig irgendwie zu irgendeiner Position vom Auto hin orten können. Habe aber gedacht, ja, wird schon nichts sein. War aber leider doch nicht so. Und ich hatte richtig Stress, weil bei mir immer die Airbag-Lampe angeht. Und da habe ich es gerade so geschafft, die zu löschen, bevor ich das Auto, ich tue es im einen Tag vorher abgeben, aber die haben ja auch nicht ewig lang offen. Und dann war der Laptop, mit dem ich das immer zurücksetzen kann, den Fehler, der hatte keinen Akku mehr und es waren nur noch so 20 Minuten oder so. Dann habe ich den noch schnell auf Krampf aufgeladen und so abwägen müssen. Ja, reichen mit 10%, ich muss ja vorlaufen bis zur Straße und dann den da anmachen und alles anschließen und dann das durchlaufen lassen und so. Das war auch eine richtige Punktlandung. Ich war so brutal im Stress gestern mit dem Scheißtrick. Hat doch schon auch was gebracht. War zum Glück nicht der Grund, wieso es nicht geklappt hat. Hätte halt den Laptop über dein Auto gleichzeitig laden müssen. Das geht nicht. Scheiße. Das ist noch so ein uralt XP-Laptop. Mm. Weil nur da ist die gute BMW-Software drauf, die es kann. Ja, okay, stark. Eine gute TÜV. So, mein Struggle. Jetzt sollen wir mal mit dem Intro reinstarten. Ja, leg mal los. Sehr gut. Und damit herzlich willkommen zu Folge 106 von Carsten St. Gruso, dem dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo, grüß Gott. Haben uns ja heute noch gar nicht gesehen. Nee, ich fand es auch komisch, dass du mich gerade nochmal begrüßt hast. Ja, ich habe gedacht, das muss ich machen. Das hat sich so eingebürgert, aber als ich es ausgesprochen habe, habe ich auch gemerkt, das ist Quatsch. Nicht nee, meine jetzt gerade, sondern auch vorhin im Treppenhaus, wo ich nochmal geklingelt habe. Ach so, nee, das mache ich immer. Ja. Wenn das so, gut, wir haben auch nicht richtig, sag so kurz Tschüss, weiß ich gar nicht, ob wir das richtig gesagt haben. Ja, bis dann, bis gleich. Doch, ich mach das schon irgendwie, weil ja, schadet nicht. Unser Tschüss und unser Hallo ist ja keine 25 Minuten auseinander gewesen. Ja, da müsste man vielleicht auch mal eine Zeitspanne entwickeln, wenn man sich dann wieder Hallo sagt. Ja, wenn man weiß, dass man sich wieder sieht, was in dem Fall so war, dann kann man wirklich draus verzichten. Aber manchmal sagt man Tschüss und denkt gar nicht dran, dass man sich eine Stunde später oder so wieder sieht, weil man es nicht auf dem Schirm hat oder weil es sich zufällig so ergibt, auf einmal doch irgendwie das Freitagabendprogramm oder sowas, dann kann man auf jeden Fall Hallo sagen. Ich finde auch witzig, wenn man dann so sagt, Hallo, lang nicht gesehen. Lang nicht, finde ich super. Den wollte ich gerade auch sagen. Hey, jetzt hast du meinen Gag geklaut. Sorry. Ja. Hast du noch was vom Zeche gehört? Hat es dem gefallen? Ja, er hat heute gefragt nach Feedback. Gab's Feedback? Leute, gib dem Kerle mal Feedback. Am besten direkt im Spotify unter die Folge, weil das geht ja jetzt scheinbar. Kommentiert mal drunter und um Zeche seine Folge, wie ihr sie fandet, Folge 105. Ich hab auf Instagram gefolgt, weil du eine schöne Story gemacht hast, wo du ihn verlinkt hast. Ja, dann schönes Bild, habe ich mich bedient an seinem Instagram-Account. Er hat sehr ästhetische Drummer-Bilder und da ist mir erst wieder eingefallen, weil ich habe ihm, da haben wir ein bisschen über Musik machen und so und er hat ja auch mit seinem, Logic Pro kleiner Tipp so empfohlen. So hieß doch die Folge auch. So hieß die Folge auch, zufälligerweise. Da habe ich das nicht mehr im Kopf gehabt. Ich habe gedacht, ja, er macht so Musik und halt irgendwas alles am Rechner so, aber dass er einfach in einer Liveband spielt und da Schlagzeug spielt, was man auf den Bildern gut erkennen kann, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, weil da hätten wir auch ein bisschen drüber schnacken können. Naja. Aber Final Cut Pro. So hieß die Folge. Ja, und so hieß auch das Programm. Ja, also er hat beide Programme. Er hat gesagt, es ging bei beiden Programmen. Ja. Mir hat der Digi-San gesagt, er konnte sich jetzt gar kein Gesicht drunter vorstellen. Da habe ich gedacht, ja, dann war es umso passender, dass du ihn mit Gesicht in der Story verlinkt hast. Ja. Weil ein Bild haben wir natürlich auch nicht dran gedacht, eins zu machen. Ja, da habe ich dann auch gedacht, so fuck, Story, hätte man auch ein Bild machen können. Ja, oder generell mal normaler Post, weil da kommt auch nichts. Wir machen Story, was sehr cool ist, aber so die normalen Posts, die sind so uralt einfach. Ja, aber der Zeche hat noch was gebastelt für uns. Echt? Ja. Ja, und zwar ein Intro. Das haben wir aber noch nicht in digitaler Version auf deinem Laptop. Okay. Vielleicht müssen wir das vielleicht nächste Woche mal benutzen, gerade für die Patrick-Spartipps. Okay. Das Intro ist aber unter dem Motto, Sparen ist gleich billiges Intro. Also, okay, du hast dich schon angehört. Ich habe es mir schon angehört, okay. Ja. Es klingt schon arg billig, aber... Ich finde, damit kann man arbeiten. Ja, ein Intro ist besser als kein Intro. Ein gratis Intro nimmt man immer entgegen. Auf jeden Fall. Ja, dann schon mal vielen Dank. Ich gucke, dass ich dann für die nächste Folge auch was Passendes habe für die Rubrik. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, das ist mir auch eingefallen, dass ich das ja in der Folge gesagt habe und habe auch schon gedacht, macht er das jetzt oder macht er das nicht? Weil er war gar nicht so motiviert, so in dem Moment irgendwas zu machen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er das gebastelt hat, aber ist egal. Vielleicht in Final Cut ganz umständlich irgendwelche Videos zusammengeschnipselt und dann nur hinten die Audio raus oder so. Ja, ist ja stark. Sehr schön. Was sind wir? Sollen wir erzählen vom Wochenende? Sind wir schon so weit? Ja, stimmt, da war ja was. Pui. Beim langen Wochenende. Ja, für mich war es ein sehr anstrengendes Wochenende, muss ich sagen. Insgesamt, ja, weil wir hatten am Sonntag, ich weiß gar nicht, ob ich das davor erwähnt hatte, da mussten wir von der Band für die Konfirmation hier in Almersbach spielen und haben deswegen zwei Proben, also eine am Freitag und eine am Samstag angesetzt. Die waren super chillig, es gab viel zu lachen und so. Oder was heißt super chillig, ist auch übertrieben. Aber wir haben uns Zeit genommen, wir haben nicht so durchgehetzt. Aber an sich, weil es halt dann der ganze Abend lang ging und du musst alles aufbauen. Zum Glück musst du es nur einmal aufbauen für das Wochenende und einmal abbauen. Wir konnten alles stehen lassen. Das war ein Riesensegen. Aber du bist trotzdem dann abends ich weiß gar nicht, meistens ging es immer bis 12:30 oder sowas. Echt? Es ging echt immer lang, weil wir dann doch nochmal und nochmal das und nochmal das. Und dann wirst du schon richtig malat im Kopf. Und das war anstrengend. Und dann kam wahrscheinlich das, wo du drauf ansprechen willst. Nee, eigentlich will ich vorne chronologisch anfangen. Okay. Oder arbeiten wir uns von hinten durch? Das ist jetzt deine Entscheidung. Können uns auch Ich weiß ja nicht, was du hast. Wir können uns ja vom Montag durcharbeiten. Dann machen wir mal den Montag, dann machen wir den Abfresh-Sport. Ja, Montag, 1. Mai. Ich denke mal, viele waren von euch unterwegs bei dem überraschend guten Wetter. Ja, hat mir gut gefallen. Ja. Es gibt immer so Leute im Freundeskreis, die dann immer schon eine Woche vorher aufs Wetter gucken und sagen, oh, da wird es regnen. Aber mit der Einstellung brauchst du ja gar nichts planen. Wenn, dann musst du es bis zum Schluss planen und erst dann sagen, okay, jetzt ist wirklich das Wetter, keine Ahnung, so am Arsch, das lohnt sich nicht loszulaufen, da sind wir in einer Stunde so durchnässt, dass wir alle keinen Bock mehr haben. War es ja zum Glück nicht. Ja. Es hat glaube ich, bevor wir los sind, geregnet. Ich habe es gar nicht richtig beobachtet. Ja, ein Schnuff, aber nicht viel. Ein bisschen überschaubar. Ja. Ja, wir waren, bevor wir los sind, waren wir nämlich eingeladen bei unserem guten Freund, beim Benny. Der wollte seinen Geburtstag nachholen. Ja, richtig. Und dann hat er uns zum Weißwurstessen eingeladen. Was sehr passend ist irgendwie für das erste Mal, ja, finde ich. Ja, das muss man schon gemacht haben. Da hatten wir direkt so einen guten Start und so auch die Vibes dort fand ich ganz nice. Also es wurde sehr viel gelacht, sehr viele Jokes direkt schon ausgepackt. Ja, Kinderjokes waren die besten. Ja, ein Joke, den fand ich besonders witzig. Da habe ich auch, ich und der David haben auf jeden Fall Tränen gelacht. Da war ein kleines Kind auf dem Schoß vom David und dann hat er Krischi festgestellt, oh, das hat jetzt gar nichts zum Spielen hier am Tisch. Und wir hatten noch das ganze Essenssach und unsere Getränke da stehen. Dann fragte Krischi, er stellt fest, laut, der Emil hat ja gar nichts zum Spielen. Ist es da ein Messer oder eine Gabel? Weil das Besteck war verkehrt rum zum Krug drin und dann hat man natürlich nicht gesehen, ob es ein Messer oder eine Gabel ist. Aber wäre ja auch völlig egal gewesen, weil beides nicht so geeignet ist zum Spielen. Wir haben dann noch die Folge-Jokes gemacht. Das Kind hat ja zwei Augen. Also zwei Augen, zwei Gabeln. Und praktischerweise auch zwei Hände. In das dem war Moment war es auf jeden Fall überragend, weil wir waren eh schon in so einem lächerlichen Modus, weil Teile von uns, ich sage jetzt nicht wer, war noch leicht verkatert vom Vortag. Okay. Bleiben ja nicht mehr so viele übrig. Nee, wir waren schon, wie viele Leute waren wir eigentlich? Wir waren eine gute Gruppe, eine überschaubare Gruppe und trotzdem nicht zu klein. Ja, ich glaube, wir waren insgesamt, die alle gelaufen sind, so 12. Nee. Weiß nicht, ich schaue, egal. Auch nicht. Auf jeden Fall. Ja, doch, so für die Vorstellung für die Leute. Okay, 12 Leute waren wir. Wir waren zu 12. Ja. Und saßen halt auch am Tisch und wir Jungs noch ein bisschen angeschickert, ein paar von uns. Und oh, da lässt sich schon gut lachen, wenn man dann wieder sich eine Hefe reindrückt. Eins oder zwei. Ja. Waren gut, wie hieß es, Hefe? Gutmann. Gutmann. War auch witzig in dem Moment. Ja, auf dem Etikett von Gutmann Hefeweizen steht Gutmann, gutes Bier. Stimmt, da waren auch die Jokes von wegen, dass die Marketingabteilung im Meeting saß, Freitagnachmittags und gesagt hat, ja, was drückt man denn aufs Etikett drauf? unser Gutmann-Bier, wie kann man das ein bisschen in den Vordergrund heben? Wahrscheinlich gutes Bier. Einmal gutes Bier drauf. Ja, Marketingabteilung 10 von 10. Gespart. Ja. Sich teuer bezahlen lassen für den Slogan. Oh je. Wir könnten unseren Podcast guter Podcast nennen. Carsten San Crusoe, guter Podcast. Oh je. Ja, dann sind wir losgezogen. Ja, sind wir losgegangen. Ne? Haben wir Klaus beladen, unseren Bollerwagen. Mit ein paar Kästen Bier, einer Kiste Wasser, viel Prosecco oder Sekt oder was? Das war in Dosen. Das war Sekt, Dosensekt. Dosensekt. Mit einem Bagger drauf. Mit einem Bagger drauf, das war ganz wichtig. Das war so ein, wie sagt man das? Gesponserter. So ein Werbegeschenk. Aber war okay, ich habe ab und zu musste ich von Bibi die Dose halten und da habe ich dann immer ein paar Sips von genommen und obwohl es ja nicht eiskalt gekühlt war, über die Dauer hast du es auch gar nicht hinbekommen, konntest du eigentlich echt gut trinken aus der Dose. Fand ich auch, ja. Ich habe auch ein paar Zipperinos genommen. Und noch ein paar Dosen Spezi. Ja. Wo man sich auch sehr drüber gefreut hat, wenn man da dann ab und zu zwischenrein eine Dose Spezi hatte. Habe ich nur am Ende vom Abend gemacht. Habe ich auch relativ am Ende noch gemacht. Nee, habe ich mir ganz am Ende noch eine Dosen Spezi mitgenommen auf die Heimfahrt. Das war dann gut. Ja. Und der Plan war auf dem Weg, ein paar Runden Flunkyball zu spielen. Blöderweise haben wir Flunkyball vergessen. Ne? Ja. Mussten improvisieren. Ich habe Flunkyball schon mit vielen unterschiedlichen Sachen gespielt. Das Beste war, glaube ich, bis jetzt ein Schuh. Schuh hat mir gut gefallen, hat meine ich immer dabei. Der springt immer so komisch ab. Aber wenn du daneben wirfst, kann er dann trotzdem noch kommen. Ja. Ja. auf jeden Fall interessant, aber diesmal waren wir richtig kreativ und haben eine Kaugummidose mit Tape zugeklebt, dass sie nicht aufspringt oder irgendwie platzt. Ja, und dann haben wir die halt geballert. Und das hat mich auch verwundert, weil eigentlich ist die ja nicht schwer und ich finde es komisch, irgendwie mit was zu werfen, wo wenig Masse hat. Da fühlt sich der Wurf ein bisschen unkontrolliert an, aber ich habe nicht oft getroffen. Ich habe vielleicht auch nur einmal, maximal zweimal getroffen, aber ich habe schnell getrunken, was auch wichtig ist. Ja, ich hab genau den Gegenteil gemacht. Ich habe viel getroffen und langsam getrunken. Waren wir mal zusammen im Team? Im ersten Spiel nicht und im zweiten Spiel, wo war das? Haben wir eigentlich nur zwei? Nee, einfach drei. Nee, wir haben das letzte noch auf der Festzeltwiese gemacht. Wir haben dreimal gespielt. Ja. War gut. So, ja, und ich habe auch überraschend gut mit so einem kleinen Kaugummi-Dose getroffen. Das ist schon verrückt. Ich dachte, das geht gar nichts. Ja. Es ging auch zwischenzeitlich gar nichts. Dann sind wir immer jede Runde einen Schritt vorgegangen, bis irgendjemand getroffen hat und dann ging es wieder weiter. Ja. Sonst ist es ein Trauerspiel. Ja. Da ist man auch froh, wenn zufällig niemand vorbeiläuft und einem dabei zuguckt, wie man einfach versagt. Ja, und ja. Was auch nicht fehlen darf bei so einer Wanderung am 1. Mai ist das sogenannte Brückenschnaps. Den haben wir dann auch öfters mal zelebriert, auch bei Brücken, die unter Brücken durchgingen. Da haben wir uns dann immer schön den Pfeffi gereicht oder den Feigling. Was hat man noch dabei? Den Haselnussschnaps hat man noch am Start. Ja. Und einmal haben wir eine andere Gruppe aus Jugendlichen getroffen. Stimmt. Die habe ich angesprochen und gefragt. Ja. Habt ihr einen Schnaps? Und ich habe gedacht, die machen das so wie wir, dass die einfach eine Flasche Schnaps haben und kleine Gläser. Und dann haben sie gesagt, ja, die waren ein bisschen verwundert. Und dann habe ich gleich so gesagt, sie haben gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, trink mal einen zusammen. Und dann haben die so eine Packung Klöpferle aufgemacht und uns jedem Klöpferle gegeben. Fand ich eigentlich auch ganz geil. Und dann haben wir noch eine Runde Feigling oder Pfeffi ausgeteilt. Und dann war das so ein Doppelschnaps-Ding irgendwie. Ja, war dann fair. War dann fair, ja. Aber ich glaube, die sind, glaube ich, gerade erst losgelaufen und haben direkt so ein Schnäpschen getrunken. Ja, so muss sein. Ja, ich glaube, war okay für die. Sonst macht es keinen Spaß. Ja, was war eigentlich unser Ziel der Reise? Ja, wir wollten von Eimersbach über Maubach nach Erbstetten laufen. Das war der Plan, weil da geht immer der große Fez neben dem Sportplatz bei uns ein großes Festzelt auf. Und um 5 Uhr haben dann der Musikverein Erbstetten oder Burgstall gespielt. Ja, und das haben wir sogar rechtzeitig geschafft. So sieht's aus. Ich habe es davor geguckt gehabt, sind glaube ich knapp 10 Kilometer. Ja, also die schnellste Strecke sind glaube ich 9,3, 9,5 oder sowas. Und wir sind ein bisschen anders gelaufen, aber war sehr schön. Ich hatte es gar nicht im Kopf, dass es eigentlich so eine schöne Strecke ist zum Laufen. Klar, durch die Orte muss man auch irgendwie durch, aber gab es dann auch was zu sehen. Aber war eigentlich gute Strecke. Genau, an Orten gelaufen, wo ich noch nie gelaufen bin. Ja, ich habe es zwischenzeitlich nicht mehr gecheckt, vor allem der Ort, wo wir dann auch kurz was gegessen haben, wo wir kurz Rast gemacht haben. Ja, das war ja am Arsch der Welt. Das habe ich mir nicht mal merken können, wie das hieß. Und da war auch, das ist ein bisschen schade, weil da war ein riesen Andrang und du hast gesehen, dass die direkt, die das Essen rausgeben, eigentlich kein Kunde hatten, den sie gerade bedienen müssen. Also es war gar keine Schlange an Pommes-Ding, aber halt an der Kasse. Das ging einmal gefühlt ums ganze Haus rum. Und das ist halt schon ein bisschen traurig, wenn die Kasse das langsamste ist von deiner Supply Chain. Ja. Oder wie gesagt. Ja, da standen wir ewig. Das war nix, nee. Aber haben wir wenigstens was gegessen. Das tut immer gut. War nicht verkehrt. Waren auch richtig gute Pommes. Ja. Hat mir gut gefallen. War stark. Ja, sind wir gewandert bis nach Erbstetten, haben dann nochmal eine Runde Flankyball gespielt. Und dann sind wir ins Zelt rein, ne? Und dann da ein bisschen verharrt. Und dann war ich noch sehr motiviert und habe gesagt, nee, ich habe irgendwie Bock heimzulaufen. Und dann bin ich noch mit dem ganz kleinen Kern heimgelaufen. Und das war eigentlich auch okay. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden oder so gebraucht. Sind richtig zügig gelaufen, konnten direkt ein bisschen ausnüchtern, was gut war, weil ich war relativ fit am nächsten Tag. Und ja, hat ein gutes Ende genommen, sagen wir es mal so. Ja. Also ich hatte schon erste Mai-Wanderungen, die waren komplett verheerend und ja, ein bisschen enttäuschend auch, aber die war, wie sagt man, bündig. Ja, zu meinem Morgen, ich bin dann aufgewacht, beziehungsweise bin ich dann heimgekommen und wir haben bei meiner Freundin gepennt, die hat mich erstmal duschen geschickt Dann war ich duschen, dann wurde ich angerufen von einem Kumpel, die auch unterwegs waren. Die wollten mal so der aktuelle Stand wissen. Und dann, ja, habe ich halt noch mit denen telefoniert. Und während ich duschen war, so, keine Ahnung. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, bin dann zu mir nach Hause gefahren, um meine Arbeitsklamotten zu holen oder mich umzuziehen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich lege mich jetzt noch mal eine halbe Stunde hin. Das mache ich jetzt nicht. Und ja, es hat sich dann schon gut angefühlt, noch mal kurz einzudösen. Hast du dann geschafft, ne? Halbe Stunde nur zu schlafen. Genau. Das hat gut funktioniert. Ja, war ganz gut. Weil das ist das Problem manchmal, wenn der Körper das nicht, der denkt, oh, ich schlafe, ja, dann nehme ich mir den und dann bist du komplett aus dem Leben kurz mal raus. Nee, es war dann so schon schön nicht. Und dann hat mich meine Mutter gefragt, und wie soll daheim kommen? Und dann wusste ich keine Antwort. ich wusste, wir wurden heimgefahren, aber ich wusste nicht mehr von wem. Okay, ja, kann ich dir auch nicht sagen, weil ich bin gelaufen. Ja, genau. Aber ihr habt liebenswerterweise bei mir angerufen sogar. Ihr wurdet, also es waren zwei Autos, die heimgefahren sind. Und jeweils aus jedem Auto hat jemand angerufen, ob wir nicht doch wirklich mit wollten. Es wäre nicht gegangen, da hätte ein Auto doppelt fahren müssen. Aber es war für die Fahrer kein Problem. Ja, haben uns dagegen entschieden. Ja. Also du bist auf jeden Fall im Auto heim. Und du hast mich auch angerufen. Ja, ich bin im Auto heim, aber ich weiß nicht mehr, mit welchem Auto und mit wem. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Aber hat ja scheinbar funktioniert. Ja, war ganz gut dann. Ja, gut. Wie wird es raten, die erste Maiwanderung dieses Jahr? Auf bist du welcher zufrieden? Skala? Da kannst du eine Skala aussuchen. Okay, dann machen wir 1 bis 20. Es war eine knackige 17. Mhm. Aber ich glaube auch irgendwo. Ja. War sehr zufrieden damit. War alles entspannt. War gute Musik. Ja, hat gute Laut Charlotte genug auch. Musik. War dann doch die richtige Wahl. War die richtige Wahl, ja. Zum Glück nochmal unentschieden. Alle Problematiken, die sich aufgetan haben, wurden kreativ beseitigt. So wie zum Beispiel der vergessene Ball. Ja. Oder da sind wir ja aber auch kreativ genug in der Gruppe. Da haben wir kein Problem mit. Ja. Gut, dann hätten wir das auch abgehakt, ne? Ja. Kommt zum Samstag. Nee, Sonntag. Okay. Ja, weil ich habe ja schon gesagt, ich war ein bisschen verkadert dann am 1. Mai. Es lag daran, dass ich davor schon in Erbstetten war, im Festzelt. Da geht am, was ist das, 31. April? 30. April. Geht dann auch schon mal der Fez, der Fest in der Mai. Und da haben der David und ich gesagt, ja, okay, wir gehen nach dem Fußball dahin, treffen uns zusammen dort, trinken ein paar Bierchen, essen was und dann gehen wir wieder heim. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Ne? Also das Ding war so, meine Freundin hat uns hingefahren, beziehungsweise wir sind dann halt hingegangen. Dann haben wir den David eingeschnappt beim Sportplatz, ist ja direkt daneben. Mhm. Und haben wir gesagt, ja okay, der Fabi kommt gleich, ein anderer Kumpel und der kommt auch gleich, wir bestellen schon mal ein Meter Bier. Ja. Bestellt. Die sind brutal schnell gekommen. Wir haben auch gleich was zu essen bestellt. War alles innerhalb von 3 Minuten da. Ist das neu, dass man das da eigentlich bestellt, nee, dass jemand an den Tisch kommt? War letztes Jahr auch schon so. Okay, ich glaube, da war ich auch nicht. Aber ich war auf jeden Fall schon mal da im Festzelt und auch, glaube am 30. Ist eine überragende Supply Chain. Ist überhaupt das richtige Wort ja, dafür? Ist schon, oder? Schon richtig, ja. Ja. Und das Problem war aber, dass die Leute nicht kamen und der David und ich saßen halt vor dem Meter Bier und wir hatten schon das ein oder andere Bier, weil wir ja, wie gesagt, davor Fußball spielen waren. Ja. Ja, und dann gab es noch der nächste Meter Bier, dann sind die Leute eingetroffen und die haben dann auch alle noch eingezahlt und dann hat der Kellner sich einmal vertippt, dann haben wir einen gezahlt, aber zwei bekommen und sogar noch Pfand auf den zweiten bekommen, das wir gar nicht zahlt haben. Dann haben wir auch nochmal 10 Euro gespart. Okay. Und dann aber ihr habt nichts gesagt. Wir haben nichts gesagt, natürlich nicht. Hey, der hat es ja hingestellt und es war bezahlt. Es war deine Kellner auch egal. Ach stimmt, die machen das gar nicht. Doch, die haben das auch kassiert. Nee, aber es gibt die Kellner zur Erklärung. Es gibt zwei Arten von Kellner. Die einen tragen eine grüne Weste, so ein Leible, so ein Fußballerleible. Da steht Bestellen drauf, so ein Einkaufswagen. Stimmt. Und dann gibt es orangene. Kann auch sein, dass ich das falsch schon gesagt habe. Bei denen steht Liefern drauf und die liefern einfach nur das Zeugs ab. Aber macht schon Sinn so. Das ist eine wirklich gute Supply Chain. Hoffentlich heißt die Folge Supply Chain. Schauen wir mal. Die, wo liefern, geben halt einfach einen Fick drauf. Da steht Tisch 53. Ja, okay, dann stellen wir das halt dahin. Hier, Tisch 53, Meter Bier. Ja, wäre auch Quatsch, wenn die sich darüber auch nochmal Gedanken machen müssen. Das muss, du musst darauf vertrauen, dass alle anderen in der Supply Chain ihren Job richtig gemacht haben. Ja, und dann haben wir einmal noch ein Meter Bier gesponsert bekommen von Michele, deinem Arbeitskollege, der dann auch, haben wir uns auch gefragt, hey, wer hat den Meter Bier gezahlt? Ja, du? Nee, ich auch nicht. Nee. Ja, der ist von mir. Ah, das war lustig. War dann nicht auch eine komische Situation mit alten Leuten, die euch fotografiert haben bei eurem Meter Bier, weil sie das so cool fanden? Das hat der David erzählt gehabt. Ja, saßen wir zu zweit noch vor dem Meterbier und die fanden es lustig, dass wir zu zweit ein Meterbier trinken. Ja. Oh je. Aber das ist auch wirklich nicht so viel Bier. Das sind 11 mal 0,2. Also es geht schon zu zweit. Es ist jetzt nicht die übliche Menge, aber naja. Kann man machen. Kann man schon mal machen. Ja, so viel zu dem Tag. So viel zum Sonntag. Was habe ich am Sonntag erlebt? Da war der Auftritt, der große Auftritt. War ganz cool dekoriert eigentlich für eine Konfirmation. Manche Eltern geben sich da weniger Mühe. Wir hatten im Vorfeld so überlegt, das war die Konfirmation, wo wir insgesamt 6 Lieder gespielt haben, plus ein Intro und Outro, musikalisches. Dann haben wir schon so durchgerechnet, wie lange das dann ungefähr dauert. Und dann war noch eine Taufe, weil ein Konfirmand war nicht getauft. Dann haben wir so gedacht gehabt, das dauert locker 2 Stunden und zum Glück ging es dann nicht ganz so lang. Also es ging, glaube ich, 1:15 oder sowas. Hat der Pfarrer dann den Konfirmand auch in der Hand gehoben und hat dem Wasser über die Stirn geträufelt? Ich habe es nicht richtig gesehen, weil wir von der Band so seitlich vom Altar gestanden bzw. gesessen sind und du hast nicht alles gesehen, was abgegangen ist. Und es gab aber einen Moment während der Taufe, wo alle laut gelacht haben und es irgendwelche Kommentare gab. Keine Ahnung, was da passiert ist. Nee, der hält den nicht. Der Pfarrer tut doch eh nur das Wasser nehmen und es über den Kopf drüber, glaube ich. Ich war auch noch nie bei einer Taufe, außer meiner eigenen. Warst du da? Ja. Und dann kriegt man noch so ein Tüchle und damit kann man sich ein bisschen trocknen. Okay. Also egal wie alt man ist, man kriegt immer so ein Tüchle. Ja, wir haben uns als Band ein bisschen vertan, beziehungsweise die Sängerin hat einen Teil von dem Lied gesungen, wo eigentlich noch eine Strophe kam. Das heißt, sie hat zu den Akkorden von der Strophe einen anderen Text gesungen. Mhm. Aber dann hat sie einfach danach wieder ein Refrain. Und wir haben es aber alle gecheckt gehabt. Das heißt, es hat niemand gemerkt. Es hat zwar so ein bisschen ein anderer, so ein B-Part, eine Bridge oder wie man es auch immer nennt, gefehlt gehabt musikalisch, aber textlich war sie da. Als auf dem Liedblatt wurde der komplette Text bedient und niemand hat es gemerkt. Und es hat mir gefallen, dass wir so zusammen harmonieren, dass wir wissen, das ist jetzt falsch, niemand lässt sich's anmerken, alle machen einfach weiter und hoffen, dass es zu einem schönen Schluss, einem guten Ende kommt und jeder checkt, wann man jetzt wirklich aufhört und was nach diesem, in Anführungszeichen, falschen Teil von dem Lied gekommen ist. Und bei einem anderen Lied war es, glaube ich, auch nochmal irgendwie so eine ähnliche Situation. Da hieß es ja, die Konfis, die machen da irgendwas vor, die tun da irgendwie so Scrabble mit den Buchstaben, Worte legen. Und währenddessen braucht man ein bisschen Hintergrundmusik. Und dann haben wir gefragt, ja, wie lange soll das denn dauern? Ja, so 30 Sekunden. Und haben die dafür einfach ewig gebraucht. Da haben wir ewig lang gespielt und beim Reinlaufen, das Ähnliche, da wollen sie auch, also das Intro-Lied, wollen sie auch musikalische Normalung haben. Da haben wir Komet von Apache und Udo Lindenberg gespielt, aber geil. Halt nicht mit Gesang, sondern Gesang halt, also die Gesangsmelodie auf dem Keyboard gespielt. Aber ich denke, die Leute, die aktuell Radio hören, die haben es auf jeden Fall erkannt. Wir haben nicht nachgefragt, was ein bisschen schade war. Müssen wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Und da war es auch so, dass die langsamer gelaufen sind. Wir haben es sogar geprobt. Wir hatten an dem Tag davor jemanden da, der ist für uns reingelaufen, so in einem ganz gemächlichen Tempo, um das abzuchecken, wie lange man ungefähr braucht und so. Die sind noch langsam gelaufen, deswegen mussten wir nochmal was hinten dranhängen und das haben zum Glück auch alle gecheckt, dass wir nochmal ein bisschen länger spielen, dass halt irgendwie einer aufhört, weil man hört es halt schon, wenn da irgendwie so eine Pause in irgendeinem Instrument ist. Und hat auch alles geklappt. Von dem her war ich sehr zufrieden mit der Leistung. Nächste Woche ist das gleiche nochmal, weil es sind so viele Konfis, dass es 2 Termine gibt. Da wird es aber sehr anstrengend, weil auf dem Abend davor bin ich auf einer Hochzeit und Ich bin da zusätzlich noch als DJ. Deswegen komme ich nicht wirklich ins Bett, muss aber an dem Tag oder bei dem Gottesdienst danach performen. Da bin ich mal gespannt, wie gut es klappt, aber kann ich ja dann berichten. Ich würde ja vorbeikommen, aber sonntags ist blöd. Ist blöd. Wäre um 10 Uhr, falls jemand es schafft zu kommen. Glaube ich zumindest. Ja, das war mein Sonntag. Stark, stark. Ja. War am Samstag was bei dir? Ja, ich war das erste Mal in meinem Leben tapezieren. Ah, meine, das stimmt meine auch. Meine Schwester zieht um, ein Haus weiter, kreativ. Stark. Ja. Meine Oma hat gesagt, die ist ja ein bisschen ein Hater von Erbstetten, weil das so ein bisschen weiter weg ist. Und ein bisschen ist untertrieben, würde ich behaupten. Sie sagt auch, das ist ein furchtbares Nest. Das war ihr erster Kommentar, wo meine Schwester vor 3-4 Jahren dahin gezogen ist. Ja, so lange ist das ist ein ganz tiefliegender Hass, glaube ich. Das war also früher auch dieses Jungschar-Ding, dass sich manche Orte einfach gehasst haben. Du hast gar nicht gewusst, wieso du den anderen Ort nicht gut findest, aber weil die vor dir das so eingetrichtert haben, hast du einfach mitgemacht und fandst das auch irgendwie cool. Ist halt einfach so. Ja, und jetzt wohnt meine Schwester ein Haus näher am Ortsausgang und meine Oma hat dann dazu gesagt, ja, wenigstens ein Haus näher am Kreisel, irgendwann schaffst du dann raus, ne? Oh je, die Arme. Aber insgeheim fand sie es dann doch gut, dass sie jetzt eine größere Wohnung hat, meine Oma. Ja, ich glaube, der Grund war, dass deine Schwester ein Büro braucht, oder? Richtig, die macht ja viel Homeoffice und da braucht man einfach ein Büro, wo man fest eingerichtet haben kann. Ne. Ja. Und das hat sie jetzt. Das hat sie. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wäre ja sonst kein Grund, umzuziehen. Ja. Also ich bin zufrieden mit der Wohnung. Und mit deiner Tapezierleistung bist du auch zufrieden? Nein. Ne? Ja, okay, jetzt kommt's. Also ich finde, fürs erste Mal habe ich mich ganz gut angestellt. Das Problem war, ich kam ein bisschen später, der Großteil von diesen ganz normalen geraden Wänden haben wir ganz gut hinbekommen. Ich war im Team Zuschneiden. Okay. Zusammen mit David. War das dieser... Das war Supply Chain für Zuschneiden. Ja. Und der Chris hat freundlicherweise auch geholfen und meine Schwester, die haben dann zusammen tapeziert. Das Büro oder das Schlafzimmer, das wissen sie noch nicht. Die Räume sind genau gleich, spiegelgleich sind die. Ah, okay. Okay. Genau. Und was ist einfach eine weiße Tapete oder was? Ja, so eine Rauffasertapete, standimäßig. Keine Muster, kein nix. Nee. Ich habe einmal so eine Mustertapete tapeziert und es war viel zu anstrengend. Vor allem weißt du ja nicht, also das Muster wiederholt sich ja, das heißt, du musst immer zwischendrin größere Stücke rausschneiden und je nachdem, wie hoch deine Zimmerdecke ist, musst du das halt zuschneiden. Musst manchmal mehr oder weniger rausschneiden. Ja, nee. Und ich glaube, es kann richtig ungünstig laufen, dass dir genau so ein ganz kleiner Fitzel fehlen würde. Den willst du natürlich nicht freilassen, je nachdem. Unten ist ja noch so eine Sockelleiste, aber willst du ja auch nicht riskieren, dass da noch so ein ganz kleines Stückle Wand rausguckt. Und das ist richtig lästig. Also das empfehle ich niemandem, sich das anzutun. Ich glaube, das würde ich auch nicht machen wollen, vor allem nach meiner Leistung. Oder? Vor allem muss man erstmal eine gute Mustertapete finden, die nach was aussieht. Ja, ich glaube, die coolsten Mustertapeten sind dann, wenn dann so Backsteinformen und so. Weißt ja, sowas in die Richtung. Noch ganz und cool. Dann auch nur einen kleinen Teil, nicht einen ganzen nur so, Raum. Nee, eine Wand. Eine das, kleinere Wand, ja. Mehr kann man einfach echt nicht machen, weil da sieht man sich relativ schnell satt und dann müssten wir es neu tapezieren, um das Problem loszuwerden. Und das ist, wenn man mal eingezogen ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Einfach so. Siehst du ja jetzt hier, wird die Fassade gestrichen und wir mussten die Sachen von unseren zwei mini kleinen Balkonen hier in der Wohnung verteilen. Und es ist einfach so viel Krempel, was da draufsteht mit Pflanzen und Gartenmöbeln und Zeugs. Ein paar Sachen konnten wir gut integrieren, aber einen kompletten Raum einfach leer zu räumen, dass man den tapezieren kann, das ist in der Wohnung fast unmöglich. Fast unmöglich, würde ich behaupten. Also macht auf jeden Fall keinen Spaß. Macht auf jeden Fall weiße Tapete drauf, dann habt ihr das Problem. Ja, fertig aus. Fertig aus. Ja, das Problem war, wir mussten eine Dachschräge tapezieren. Heißt, man musste das immer diagonal abschneiden. Aha. Und eine Tapete hat ja bekannterweise zwei Seiten. Und beim allerersten Schnitt haben wir gleich mal falsch rumgeschnitten. Was dann sich im Nachhinein nicht so schlimm rausgestellt hat, weil wir konnten es dann für die andere Dachschräge benutzen, für die andere Seite von der Wand. zwei Seiten. Die eine Seite, wo der Kleber drauf kommt, und die andere Seite, wo man dann berührt, wenn es an der Wand ist. Genau. Okay. Also ihr habt euch vertan beim Messen, Schneiden. Ja, wir haben einfach die Schräge auf die falsche Seite gezeichnet. Okay. Ja, und dann halt auch geschnitten. Und dann haben wir es hingehoben und haben gedacht, fuck. War es schon eingekleistert, als es hingehoben habt? Nee, man kleistert ja eigentlich die Wand ein. Also, echt? Ja. Okay, ja, das ist modern, sowas habe ich noch nicht gemacht. Echt? Ja, nee. Ich habe das erste Mal tapeziert, aber in dem spezifischen Fall haben wir die Wand eingekleistert. Ich glaube, wenn man eine gute Tapete hat, kann man das machen. Ne? Ja. Ich kenne nur das von früher, wo man, also mein Kinderzimmer und das von meiner Schwester wurde mal so schrittweise tapeziert, weil irgendwann diese Nashörner und Löwen an der Wand dann nicht mehr so ganz cool aussehen. Und dann macht man halt auch irgendwas Neutraleres hin. Und da haben wir das immer eingekleistert und dann so zusammengefaltet. Weiß ich aber auch nicht, wieso man das, da hat man das so durch, so das den Kleister einziehen lassen in die Tapete. Okay. Und dann hat man, glaube ich, trotzdem noch die Wand eingekleistert. Hauptsache viel Kleister, viel hilft viel, war da die Devise. Aber kann gut sein, dass es heutzutage nicht mehr so ist, weil das war ein bisschen ein Scheißdreck, weil alles ja dann klebt so. Richtiger Murks. Na, das musste damals so sein. Ja, okay. So der einzige Weg, das Ding, dass es an der Wand hält. Nee, und dann haben wir die ersten zwei Schritte, die ersten zwei Tapeten 1A runtergeschnitten. Wirklich perfekt. Und das hat Sabrina dann auch gesagt. So, Kompliment an euch zwei da draußen. Das war wirklich gute Arbeit. Und dann haben wir versagt. Dann wollten wir das nächste Stück zuschneiden. Das war dann aber zu kurz, weil wir uns verrechnet haben. Weil wir haben immer 5 cm Aufmaß gegeben, haben dann aber uns verrechnet beim Aufmaß geben, weil wir haben dann gesagt, ja, okay, wir geben auf der einen Seite 6 cm Aufmaß, weil es irgendwie so hinkam. Und dann hat ja der Winkel nicht mehr gestimmt, den wir oben berechnet haben. Und dann haben wir unser komplettes Schema geändert. Und dann hat es wieder funktioniert. Okay. Da haben wir dann einfach gesagt, ja, okay, wir nehmen die obersten Punkt, messen den runter, gehen 53 cm nach rechts, messen von da aus runter und dann haben wir ja unsere Steigung von der Wand, von dem Dach. Ja. Und dann von da aus gehen wir dann ab. Und dann kamen wieder die leichten Wände ohne Dachschräge und da lief es dann richtig gut. Und dann ab da an, da war der Boden gebrochen. Dann ist nur immer noch so ein Geschieß mit Rollladen und Fensterbrett und Heizung und... Hör mir auf, Patrick, ey. Fensterbrett war richtig schlimm. Ja, vor allem Rollladenkästen waren ganz arg schlimm. Da haben wir schon gut gebastelt, aber ich bin auch stolz drauf. Aufs Basteln. Aber, ja, war dann doch ganz okay, würde ich sagen. Ist schon okay, dass das nicht meine Wohnung ist, aber... Ihr könnt beim Rollladen nicht einfach das ganze Ding rausnehmen, die Rolle unten... Und dann tapeziert man das und dann tut man das ausschneiden, die Öffnung und dann das wieder reinmachen. Ja, es war auch schon draußen, aber oben aber ist ja oben muss noch fix. Stimmt. Ja. Und dann ums Eck rum ist auch scheiße, weil dann muss es ja perfekt passen. Eigentlich sollte ich da in dem Raum anfangen, am Rollladenkasten und von da aus dann nach rechts, links weggehen, würde ich jetzt so machen. Das heißt, jetzt hast du Erfahrung gesammelt und für deine eigene Wohnung kannst du dann mit der ganzen Kompetenz loslegen und die ganze Wohnung tapezieren. Da lade ich dann wieder die Supply Chain ein. Die sich etabliert hat. Bin zufrieden, ja. Sehr gut. War dann ganz okay. Und aber da habt ihr einen ganzen Tag lang rumgewurschtelt? Schon, ja. Ich bin dann irgendwann gefetzt, weil ich noch eigentlich einen Kumpel abholen musste vom Basen. Das hat sich dann aber erledigt, aber wir sind dann noch auf den Geburtstag. Deswegen musste ich los. Ja, mich macht Tapezieren immer ein bisschen fertig, weil es da dann immer warm ist und es stinkt nach dem Kleister und du atmest die ganze Zeit diese Kleisterdämpfe ein. Weiß ich auch nicht, ob es gesund ist. Mir wird da ein bisschen schummrig immer und dann bin ich froh, wenn ich dann immer drin sein muss in dem Gebäude. Ich fand das gar nicht schlimm. Fand vielleicht schlimm. Ist das auch nicht mehr so. Ich glaube, ich habe echt richtig schlechte Erinnerungen an Tapezieren. Also hier drin haben wir nichts tapeziert. Der Raum war schon fertig, der war auch der einzige, der weiß war. Ja, das sieht da immer noch ganz gut aus. Aber draußen haben wir einfach alles verputzen lassen von den Profis. Mhm. Und da sind wir auch zufrieden mit und haben uns, glaube ich, echt viel Nerven gespart. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum Tapeten 53 cm breit sind. Das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Vielleicht, weil Wände genormt sind und dann das genau hinhaut, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Nee, ich verstehe es nicht. 53. Mach doch mal einfach was Normales. Vielleicht ist es so ein Zollding oder sowas, sowas Quatschiges. Vielleicht. Vielleicht. Müsst ihr mal rausfinden. Schreibt uns das unter die aktuelle Folge drunter, wenn ihr wisst, wie so eine Tapete 53 cm breit ist. Ja. Genug von Tapete, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ist auch genug von Wochenende oder hast du noch eine Wochenendgeschichte? Ich wäre dann soweit. Weil ich könnte noch was Kleines ansprechen. Und zwar kam unser letztes Thema mit dem Handschlag anscheinend ganz gut an. Mhm. Da haben viele Leute sich auch schon die gleichen Fragen gestellt. Und jetzt habe ich sowas Ähnliches, was ich auch schon mit der Band besprochen habe. Und zwar kam da mal die Frage auf, stell dir vor, du gehst aufs Klo. Und auf dem Klo ist auf der Brille schon so ein kleiner Tropfen drauf. Mhm. Du hast jetzt nicht unbedingt vor, dich hinzusetzen, aber was machst du? Machst du den Tropfen weg oder lässt du den da? Das Problem ist, dass der Nächste, der reinkommt, ja denkt, dass du das warst. Sehr richtig erkannt, das ist das Problem. Das ist ein Riesenproblem und ich bin, kommt drauf an, wo ich bin. Okay. Kommt ganz stark drauf an, wo ich bin. Wenn ich jetzt im Geschäft bin, da gibt es 3 Klos nebeneinander, da ist mir dann Wayne. Aber beziehungsweise da gibt es ja auch Pissoirs so. Ja. Das ist ja dann gar kein Stress. Aber das ist eine gute Frage. Generell bin ich, glaube eher der Typ, der dann ein bisschen mehr Klopapier nimmt, das schon wegmacht und drauf scheißt. Und drauf scheißt. Ja, ich bin auch in dem Team wegmachen, weil ich glaube, wenn es so viel wäre, dass es wirklich eklig ist, dann würde ich, glaube ich, nicht da aufs Klo gehen. Klar, wenn man darauf angewiesen ist. Aber ansonsten, wenn es nur so 1-2 Tropfen sind, dann nehme ich auch Klopapier, so viel, dass ich es auf keinen Fall berühren kann. Und dann mache ich das weg. Und dann ist das Problem aus der Welt. Ja. Ich bin mittlerweile sogar ab und zu so dazu geneigt, weil, also am Waschbecken, jetzt nicht mehr auf dem Klo, am Waschbecken ist ja meistens so, wenn diese Papierspender, nicht diese automatischen sind, sondern die, wo man es unten rauszieht, da verfutzelt es ja manchmal, dann fliegen ganz viele Papierfetzen weg und dann bleibt die Hälfte von dem eigentlichen Papiertuch drin und irgendwann liegen die wild auf dem Boden verteilt und derjenige, der die jetzt rausgezogen hat, bei dem sie auf den Boden geflogen sind, der lässt die da halt liegen, ne? Und da nehme ich dann auch irgendwann einfach, nachdem ich meine Hände getrocknet habe, nochmal so ein Papier und sammelt damit so ein paar Fetzen. Nicht alle, ich übertreibe nicht. Ich nehme so ein paar, wo ich denke, die mache ich jetzt weg und habe wieder eine gute Tat getan, genauso wie beim Tropfen auf der Klobrille. Und dann fühlt man sich automatisch besser. Sehr gut. Okay, das mache ich nicht. Das nee, ich fasse nicht den Boden an. Ich bin noch kein Verrückter. Nee, du fässt ja auch nicht den Boden an. Du hast ja das Papier in der Hand und tust dann die Sachen einsammeln. Ja, das ist ja Quatsch. Das geht schon, das kann man machen, Leute. Ja, aber warum? Die Putzfrau dankt euch. Ja, die Putzfrau muss auch ihr Geld verdienen. Nee, ich finde, Putzfrauen machen einen guten Job, zumindest in den Gebäuden, wo ich bin. Sehr gut. Gut, hätten wir die Pipi-Klo-Brillen-Frage damit auch geklärt. Ja. Ihr könnt uns trotzdem gern schreiben, was ihr macht. Lasst ihr den Pipi-Tropfen auf der Klobrille? Okay, da machen wir eine Umfrage draus. Die Frage geht sowohl an die Männlein als auch an die Weiblein, weil die haben sicherlich das gleiche Problem. Wir haben das zwar nur unter den männlichen Bandkollegen geklärt, das Problem. Oder ja, doch. Aber ich glaube, die Frauen bei der Nest kommt das auch ab und zu vor. Und dann da fragen wir mal ganz anonym. Also nur ich weiß dann, was wir gestimmt haben. Ja, weiß gar nicht, ob das geht. Nee, das ist aber anonym. Wir können einfach antworten. Wir wissen nicht, von wem das ist. Sehr schön. Gut. Gefällt mir sowas. Dann, falls ihr mehr sowas habt, lasst es uns wissen. Das stellt uns eure Fragen des Lebens und wir werden auf jeden Fall eine Antwort finden oder eine geteilte Meinung erörtern und die Frage auf jeden Fall an euch zurückwerfen. Genau, schreibt uns einfach, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Ansonsten, Bubi, eine letzte Frage. Hast du noch was? Ja, wir sollten öfters später aufnehmen. Jetzt ist die Sonne hinter dem Nachbargebäude und jetzt ist wieder gut. Aber je länger, also je weiter das Jahr voranschreitet, desto höher ist die Sonne und irgendwann ist die sogar über dem Gebäude drüber. Ja, okay, scheiße. Aber wenn du willst, kann man auch gerne später aufnehmen. Das ist okay für mich. Und ich will, dass der VfB heute gewinnt. Spielt er heute? Ja, weil gegen ich wen? Gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt? Ja. Aber das DFB bringt den Leuten gar nichts mehr, weil da ist ja schon DFB-Pokal-Halbfinale. Ich bin gar kein VfB-Fan, aber ich habe gesagt, wenn sie es gewinnen, und nach Berlin fahren zum Finale, dann gehe ich mit. Echt? Wenn ich eine Karte bekomme, im VfB-Trikot. Oh. Aber ich glaube, man kommt da eh nicht an Karten ran. Das okay. ist nahezu unmöglich, denke ich mal. Dann bin ich ja mal gespannt, was da bei rauskommt. Ansonsten habt eine gute Zeit. Genießt euer Wochenende bzw. den Tag, an dem ihr gerade die Folge hört. Das Wetter wird immer besser. Geht raus, geht spazieren, macht irgendwas. Geht E-Bike fahren, mache ich vielleicht jetzt, wenn der Akku voll ist. Mhm. Dann drehe ich noch eine kleine Runde, den steilsten Berg hier hoch und wieder runter und wieder hoch und Pipeline wieder runter. Hoch. Irgendwas hoch, irgendwas runter. Pipeline musst du hochfahren, Patrick. Das ist ein krasser Herdetest. Das ist ein richtig steiler Berg. Da hat man direkt ein gutes Gefühl, wenn man da oben ist. Ja, macht's mir gleich, holt euch ein E-Bike oder auch nett. Wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Tschö. Thank you.